Als die Saurier auftauchten, wollten es sich die frühen Säuger eigentlich gerade gemütlich machen. Dank ihres Fells und ihrer Fähigkeit, aus eigener Kraft eine feste Körpertemperatur zu halten, passten sie gut in diese eher kühle Zeit, in der Eiszeiten mit wärmeren Perioden wechselten. Nun aber im Erdmittelalter wurde es zu ihrem Pech wärmer. Weil der Riesenkontinent Pangäa allmählich aufbrach, strömten die warmen Ozeane ins Land hinein. Die Eiskappen an den Polen schmolzen, es regnete mehr und die Temperaturen stiegen. Im Schnitt lagen sie etwa 6 Grad höher als heute. Das gefiel den Reptilien. Reptilien brauchen Wärme von außen, damit sie auf Touren kommen. Ohne Wärme liegen sie nur träge herum. Weil sie viel Energie über die Sonne beziehen, müssen sie nicht so viel fressen wie ein Säugetier. Die Säugetiere brauchen ständig Energie, weil sie in ihrem Innern eine Art Ofen füttern müssen, um die Temperatur zu halten. Natürlich war das nicht der einzige Grund, warum die Säugetiere im Erdmittelalter die schönsten Plätze an die Reptilien abtreten mussten, aber es war einer der Gründe. Unter den Reptilien profitierten vor allem die Saurier von der Wärme. Während die trägen, vierbeinigen Schildkröten, Eidechsen und Krokodile sich nicht besonders vermehrten, breiteten sich die flotten zweibeinigen Saurier schnell aus. Zunächst jedenfalls. Denn auch in der Saurierentwicklung gab es ein ständiges Auf und Ab. So sind die frühen fleischfressenden Saurier fast alle wieder ausgestorben, weil sie irgendwann nicht mehr genug Nahrung fanden oder sich gegenseitig auffraßen. Ein paar allerdings probierten es mit Grünfutter und überlebten. Es wird ein paar hunderttausend Jahre und viele Blähungen gebraucht haben, bis die Fleischfresser sich komplett aufs Vegetarierleben umgestellt hatten. Sie bekamen dickere Zähne, um die vielen Blätter kauen zu können. Damit die Futtermassen im Magen zerkleinert werden konnten, lernten sie immer ein paar Steine mitzufressen. Und ihre Hälse wuchsen in die Länge, bis auch die Blätter ganz oben an den Bäumen erreichbar waren. In der Jurazeit stiegen auf der ganzen Erde die Temperaturen. Die Landschaften wurden grüner, die Saurier fetter. Einer der ersten unter den Giganten war der Plateosaurus. Mit 8 Metern Länge würde er heute zu den größten Tieren der Welt zählen. Unter den Sauriern war er jedoch nicht besonders auffällig. Der Plateosaurus bewegte sich im Gegensatz zu den frühen, hauptsächlich von Fleisch lebenden Sauriern, schon auf 4 Beinen. Seine Hinterbeine sind allerdings noch deutlich stärker ausgeprägt als die Vorderbeine. Bei den späteren Giganten sind zwischen Hinter- und Vorderbeinen andere Unterschiede festzustellen. Der Brachiosaurus hat deutlich längere Vorder- als Hinterbeine. So konnte das schwere Tier auf seinen 4 Beinen stehen und trotzdem mit dem langen Hals an die höchsten Blätter gelangen. Der halb so schwere Diplodocus hatte eine andere Strategie, um in die Baumkronen vorzustoßen. Er konnte sich auf die Hinterbeine stellen und aufrichten, wenn er sich mit seinem langen Schwanz abstützte.